France Telekom, Fernsprecher Rue du Faubourg Perpreux, Bonn an Radio Apuré. Zu meinen derzeitigen Beschädigungen gehört ein abmontierter Fernsprecher und an der Stelle, wofür der Fernsprecher befestigt war, befinden sich einige Sprüche in französischer Sprache, die allerdings schon mit Lösungsmittel entfernt wurden, beziehungsweise es wurde versucht, sie zu entfernen. Ansonsten, außer einem Parkschein, einem Fahrschein, etwas Laub und einem Papierkorb mit einer durchsichtigen Klarsichtverpackung, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.